WDR 5. Neugier genügt. Warten ist geschenkte Zeit, weil das Zeit ist, die ganz alleine mir gehört. Dann kann ich auf der Straße stehen in der Sonne und denken und einfach nur da sein. Bin ich ganz bei mir selber. Ist gute Zeit. Eigentlich kann ich gut warten, aber wenn ich nicht so wirklich weiß, auf was ich warte oder wie lange ich warten muss, dann stresst mich das. Manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, jetzt stehe ich hier und mache nichts, dabei könnte ich doch was machen. Ich könnte vielleicht auch die Sachen, die ich noch machen muss, schneller erledigen, damit ich dann irgendwann vielleicht schon richtig entspannt sein könnte, weil ich eben nichts mehr muss. So zwischendurch einfach mal nichts tun, wenn man weiß, man muss eigentlich noch was tun, finde ich sehr, sehr unschön. Unbestimmtes Warten ist furchtbar zermürbend, aber auf Dinge zu warten, auf die ich mich freue, das poliert die Seele, das macht glücklich. Was wäre die Freude, ohne darauf zu warten? Warten, eine vielschichtige Angelegenheit und zweifelsfrei fester Bestandteil unseres Lebens. Denn so viel ist klar, irgendwo wartet immer einer auf irgendwas. Gewollt oder ungewollt, überraschend oder absehbar, fröhlich oder genervt, die Leerstelle zwischen nicht mehr und noch nicht kennen wir alle. Und auch die Ohnmacht, die einen dabei zuweilen überfällt. Der Journalist und Autor Rodion Ebbinghausen musste auf einer Reise unerwartet lange an einem scheinbar ausgestorbenen Bahnhof warten. Zwangspause zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und zwar eine mit zwei Gesichtern. Diese doppelte Leerstelle ist das, was ich mir herbeisehne, worauf ich warte, ist natürlich noch nicht da. Insofern ist das etwas Leeres. Und zweitens ist es so, dass ich ja mich selber gewissermaßen leer mache, weil ich mit meinen ganzen Gedanken nur noch bei diesem bin, was ich herbeisehne. Und das Warten dann eben so eine doppelte Leerheit hat. Und wenn das umschlägt in so eine Muße oder so eine meditative Ruhe, dann ist das natürlich sehr positiv. Das ist aber eben dann die Kunst des Wartens oder so etwas wie eine Fähigkeit, das Warten erträglich zu machen, wenn einem das gelingt. Drei wesentliche Komponenten sieht Ebbinghausen im Warten. Die Langeweile, die Furcht und die Sehnsucht. Das Warten ist Metapher für das Leben an sich. Ein existenzieller Zustand. Es macht uns so manches Mal sehr überraschend seine Aufwartung und geschieht zu allem Überfluss auch noch völlig ohne unser Zutun. Ich würde eine kleine Einschränkung machen, denn zumindest besteht ja immer die Möglichkeit, dass ich sage, jetzt ist genug gewartet, ich gehe. Man muss vielleicht zwei Phänomentypen unterscheiden, nämlich einmal die, wo ich wirklich gar nicht anders kann. Also das wären dann vielleicht Fremdbestimmungen wie Krankheit oder so etwas. Oder wo ich mich freiwillig in eine Situation begebe. Ich weiß, ich muss warten auf den Bus, weil ich ins Konzert fahren möchte oder sonst was. Ich kann aber letztlich auch immer sagen, ich breche das jetzt ab. Diese Fremdbestimmung, das wird mir zu viel. Also hat man zumindest noch eine gewisse Möglichkeit, sich dem wieder zu entziehen. Und dieser fiesen Ohnmacht die rote Karte zu zeigen. Durch Selbstbestimmung. Denn Warten ist vor allem dann schlimm, wenn es a. überfallartig kommt und b. sich zieht wie Kaugummi. Am meisten nervt es, eine Wartenummer zu ziehen. In den ganz alltäglichen Situationen. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Ganz klar eine der härtesten Etappen in der Kategorie nervtötendes Warten. Das Problem? Unser Telefon ist auf Sprache eingestellt. Bestimmte Musikfrequenzen gibt es nur unzureichend wieder. Leider werden aber genau die für die meisten Warteschleifen benutzt, erklärt der Musiker und Produzent Greg Zimmermann. Wenn ich für dieses Frequenzband produzieren soll, brauche ich Budget. Und das ist das nächste Problem. Keiner will dafür Geld ausgeben. Und dann wundern sie sich, warum die Leute auflegen und sie ihre Kunden verlieren. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Ich persönlich habe schon des Öfteren aufgelegt, wenn ich das nur höre und da irgendwie so ein Schrott mir da ins Ohr dudelt, dann werde ich aggressiv. Na warte, dagegen muss es doch ein Rezept geben, dachte sich Greg und komponierte selbst Wartemusik. Ein Kleinod aus der Gattung musikalische Flucht nach vorn. Sie sind im Stress, sie haben gar keine Zeit. Sie wollten eigentlich nur eine Klarheit. Tag. Stress ist doch eine furchtbare Qual. Sie hängen nun mal in dieser Schleife, können nichts tun, außer warten, warten, warten, warten, warten. Und dazu gibt's jetzt Wartemusik. Ich male gerne Bilder dazu. Also ich lasse mich von der Musik inspirieren. Ich habe verschiedene Farbstifte in dem Telefon liegen. Verschiedenste Farben, sehr knallige Farben, aber mitunter, je nachdem, wenn es mich nervt, auch schwarz. Ewig lang und super nervig und doch meistens öde. Warte Musik. Wir sind in der Abteilung angewandtes Warten angekommen, schnödes Warten im Alltag. Auf das Lob des Chefs, die versöhnliche Geste oder schlicht wiederkehrend Warten auf das freie Wochenende. Alles wohlvertraut, wenn sich das Leben wieder einmal auf der Überholspur abspielt. Logisch, dass aufs Warten spezialisierte Meditationen inzwischen voll im Trend sind. Durchatmen, innehalten, achtsam sein, Techniken für ein starkes Ich, das die Ruhe weg hat. Auch Warten und Buddhismus sind irgendwie eins. Ein Schüler kommt zu einem Zen-Meister und bittet ihn darum, ihm zur Wahrheit zu verhelfen. Dieser sagt: Kannst du warten? Der Schüler fragt: Wie lange? Darauf der Meister: Verschwinde von hier. Schon die Frage, wie lange das Warten wohl dauert, zeigt dem Zen-Meister, der selbst einen sehr langen Atem hat, der Schüler hat den Sinn des Wartens nicht verstanden. Im internationalen Vergleich gilt: andere Länder, anderes Warten. Wenn man in afrikanische Kulturen hineinfällt, die Afrikaner haben einfach ein vollkommen, also Afrika besteht aus über 50 Staaten, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, haben einen völlig anderen Umgang mit der Zeit, mit dem Warten. Erinnert sich Horand Knaub an seine Zeit in Afrika? Man wartet auf einen Job, man wartet auf ein Ereignis, man wartet darauf, dass der Regen fällt, man wartet auf einen Transport. Das Warten gehört im Grunde zum afrikanischen Alltag. Und dadurch auch das Warten lassen und vor sich hinschauen, Ereignisse abwarten, gehören zum afrikanischen Alltag und haben eine gewisse Selbstverständlichkeit. Der 56-jährige Journalist war 5 Jahre lang Korrespondent für den Spiegel in Nairobi. Besonders beeindruckt hat ihn die Wartementalität in Nigeria. Gouverneure behandeln die Leute, die zu ihnen kommen, als Bittsteller. Sie sind auch Bittsteller, aber sie werden auch so behandelt. Und das Warten lassen, das ist einfach ein Symbol der Macht, des Status. Und wenn es sein muss, wartet man Stunden und wird nicht vorgelassen und muss dann am nächsten Tag wiederkommen, zur Not auch am übernächsten. Die Gouverneure in Nigeria sind ein ganz spezielles Beispiel, weil sie unglaublich mächtig und auch unglaublich reich sind. Das sind schon Könige mit Königreichen und sie benehmen sich entsprechend. Auch hierzulande ist Warten zweifelsohne ein beliebtes Mittel, um Hierarchie und Macht zu demonstrieren. Beim so zelebrierten Warten spielen alle Beteiligten eine klare Rolle. Poglobsi, ich sehe das schon vor mir in mein inneren Auge ablaufen. Da komme ich da rein und da steht da schon der Folterknecht in Form von einer Sprechgehilfin und sagt scheißfreundlich: Nehmen Sie doch noch einen Moment im Wartezimmer Platz. Ja, und da sitzt man da mit den anderen Todeskandidaten, ne? Und so langsam nimmt bei einem selbst der Schmerz ab und der schießt zu, ne? Ja, und wenn man sich gerade verdrücken will, packen Sie dich. Ja, und in dem Moment kommt der weiße Hai um die Ecke und dann höre ich schon, wie der sagt: Oh, oh, oh. Dem weißen Hai ist Linda zwar nicht begegnet, aber auch sie hat sehr spezielle Erfahrungen mit Warten im medizinischen Bereich. Los ging es. Mit 7 Jahren oder so, es ist ja jetzt jeder trägt eine Spange und mit 7 Jahren wird man da hingeschickt und dann kriegt man es einmal vorgestellt und dann geht man automatisch so, du kommst in einem halben Jahr wieder, du kommst in 2 Monaten wieder und irgendwann wird einem dieser Moment dann klar und man fragt sich so, ja, und was bringt mir das jetzt? Und ich habe seit 30 Jahren keine Bilder mehr von meinem Mund gesehen. Das ist halt so das alltäglichste Beispiel in meinem Alter, weil halt alle eigentlich eine Zahnspange haben oder hatten. Linda ist 15, also ein Menschenkind genau der Generation, der immer wieder unterstellt wird: Der Mensch hat das Warten verlernt. Darin liegt das Grundübel unserer Zeit. Wenn man wartet, zieht man halt sein Handy. Also es ist auch so, dass man, wenn man im Flur oder so in der Schule auf dem Unterricht wartet und man ist in einem neuen Kurs, und man kennt die Leute nicht so, dann holt man so sein Handy raus, so um zu zeigen, so jetzt habe ich hier Kontakte auf meinem Handy und bin jetzt so für mich. Und deswegen finde ich, ist es schon irgendwie auch so ein bisschen zu einer Norm geworden, dass man halt so sein Handy beim Warten zückt in unserem Alter. Das Handy als Schutzschild, ein Mittel, um aus der aktuellen Situation zu flüchten. Die Abteilung Anker im weiten Feld der Wartekategorien. Kann aber auch verunsichern. In der Bahn zum Beispiel, sagt Linda, orientiert sie sich immer erstmal und guckt sich die Situation genau an, bevor sie Musik hört. Interessant auch, auf was die 15-Jährige so ganz generell wartet. Bei mir ist das ganz extrem, dass ich halt so auf diese Unabhängigkeit und diese Freiheit, die man irgendwie hat, wenn man das Abitur hat, wenn man erstmal von seinem Alltag so ein bisschen unabhängig ist, sich den Alltag neu gestaltet. Generell, ich warte auch eigentlich immer auf Erfahrungen. Also ich bin so einer, ich plane nichts, aber ich gehe immer so davon aus, dass dann und dann irgendwas passiert, worauf ich mich jetzt schon total freue. Zum Beispiel, dass ich dann irgendwann immer alleine in Urlaub fahre oder dass ich in einer anderen Stadt bin oder dass ich in einer WG wohne und solche Sachen, auf die warte ich auf jeden Fall. Ich kann so lang nicht warten. Ich kann nicht so allein mit meiner Sehnsucht sein. Oh. Warten ist eine Geisteshaltung, eine Sehnsucht. Es gibt so viele Dinge, auf die es sich zu warten lohnt. Die Rückkehr des Liebsten, die große Reise, die Zusage für den neuen Job, das besondere Konzert, der dicke Fisch an der Angel. Wer wartet, will die Zukunft. Und das am liebsten hier und jetzt. Es gibt ja mal die Vorstellung, dass man beim Fotografieren als Fotograf wartet auf den entscheidenden, auf den richtigen Moment. Das ist so ein Ausdruck, der ist in der Fotografie sehr prägend. Also hat auch Cornelis, Anfang 50 und Fotograf, ein Bild von dieser Vorstellung. Für ihn gibt es in der Fotografie vorausschauendes Warten. Und man könnte als Fotograf prima sein Leben damit verbringen, auf diesen entscheidenden Moment zu warten. Ich glaube, wenn man wartet, wird man ihn nie fangen, wird man ihn nie erwischen. Man muss als Fotograf Situationen herstellen, wo sowas passieren kann. Und das macht man nicht mit Warten, sondern man ist in einer kommunikativen Situation, wenn es um Porträt geht, und versucht in irgendeiner Art und Weise sich dem Moment zu öffnen, bis man verschmilzt mit der Situation. Und wenn man dann nicht zu viel nachdenkt, dann passiert es irgendwann. Aber es ist nichts, auf das man warten kann. Also je mehr ich das will, umso weniger passiert das. Irgendwann muss man loslassen und sich in so eine Art von Flow reinbegeben. Dann spielt Warten keine Rolle mehr, dann spielt auch Zeit keine Rolle mehr. Manchmal sind das nur 1-2 Minuten, aber das kann dann das Bild oder das kann dann die Strecke sein. Cornelis ist auf Porträts spezialisiert. Er lichtet ständig Menschen ab, die er je nach Auftrag in Szene setzt. Und oft sind die letzten Bilder einer Serie am besten. Die ganz freie Einstellung, die Kür nach der Pflicht, ohne besondere Erwartung. Fotografie ist ein bisschen wie Musik machen. Da gibt es 5000 Kategorien. Also der Mensch, der Cello in einem Orchester spielt, wird eine ganz andere Meinung zu Musik machen haben, als jemand, der in einem Jazzkeller steht oder ein Hip-Hopper. Das sind unterschiedliche Geschichten. Es gibt Fotografen, bei denen das Warten sozusagen eingebaut ist. Also wer Architekturen fotografiert, der kann eingerichtet mit seiner Kamera vorm Haus stehen und die verdammte Wolke zieht nicht weg und das über 2 Stunden. Und dann muss man sich mental sehr warm anziehen, weil das kann quälend sein. In der Kategorie quälendes Warten kennt sich auch Stefanie Überall, die eine Hälfte der Misfits, bestens aus. Peter, so ist er. Lässt mich dumm irgendwo rumstehen. Der kommt nie pünktlich. Und ich koche so gern. Ich koche so gern für Peter. Und wenn Peter dann nicht pünktlich kommt, dann fällt ein Kloß nach dem anderen zusammen. Und dieses Gefühl. Und ich denk, Peter. Peter, wieso kommst du denn nicht? Peter! Aus quälendem Warten im Alltag können aber unerwartet sehr schöne Momente entstehen. Nennen wir es vielleicht freies Warten in einer gänzlich unfreiwilligen Situation. Man saß ewig in dem Zug rum und musste warten, dass was passiert. Erst musste man warten, bis man wusste, was überhaupt los ist. Dann musste man warten, bis man den Umweg endlich abgefahren hatte. Und ja, es war interessant zu beobachten, was das mit den Leuten macht im Zug. indem Hans 4 Stunden festsaß, irgendwo hinter Innsbruck, mitten in der Pampa. Am Anfang haben sich alle fürchterlich aufgeregt, die Schuld der Bahn gegeben. Danach haben alle wie wild mit ihren Handys zu Hause angerufen und ihren Verwandten Bescheid gesagt, dass es länger dauert und dass keiner weiß, wie lange es dauert und dass das ganz furchtbar nervig ist. Und ja, alle waren gruppengenervt und danach wurden alle so ein bisschen fatalistisch und haben gedacht, ich komme heute eh nicht mehr nach Hause, ich schaffe meinen Termin eh nicht mehr. Jetzt ist es auch alles völlig egal, dann können wir es uns ja auch nett machen. Und dann haben die Leute angefangen, sich miteinander zu unterhalten. Sie haben sich ihre Brote geteilt und ihre Handys. Und hinterher haben sich die Leute fast angefreundet und waren nicht mehr auf den Schaffner sauer. Hans ist eh kein Typ, der lange sauer ist. Der 31-Jährige wirkt entspannt. Hans kann warten. Außer vielleicht in einer wahrhaft existenziellen Situation aus der Rubrik Interessantes warten. Also wenn man auf sein Kind wartet, dann, ja, man wartet furchtbar lange und hat furchtbar viel Zeit, wo man denkt, es könnte eigentlich schon mal was passieren, aber es passiert nichts, weil diese 9 Monate sind wirklich einfach wahnsinnig viel Zeit. Also wer sich das ausgedacht hat, das hätte man doch auch irgendwie alles schneller machen können, weil irgendwann hat man die Wickelkommode aufgebaut und hat genug Windeln gekauft und hat auch alle Bücher schon mal gelesen und kann sich trotzdem noch nicht vorstellen, wie es ist mit Kind. Und die Leute sagen einmal noch, ihr wisst eh nicht, wie es ist mit Kind, das wird ganz anders und man weiß auch, dass es anders wird, aber man will es jetzt endlich erleben, aber es kommt nicht. Und dann hat man Angst, dass das Kind nicht mal am errechneten Termin kommt, sondern noch viel später, und die Frau hat dann auch überhaupt keine Lust mehr, schwanger zu sein und möchte, dass das Kind rauskommt. Worauf warten wir? Was wollen wir erleben? Was müsstest du sehen? Was wollen wir fühlen? Wohin soll es gehen? Alles ist möglich, ich mach alles mit dir. Worauf warten wir? Worauf warten wir? Warten ist viel mehr als das Verpassen vermeintlich besserer Zeit. Warten ist eine Geduldsprobe, die uns ständig begleitet. In fast jedem Film, jeder Oper, jedem Buch, jedem Theaterstück, überall wird gewartet. Und trotzdem hat das Warten einen schlechten Ruf. Wir mögen es einfach nicht. Vielleicht, weil es zu komplex ist. Ein Stimmungsbarometer in täglich neuen Situationen. Es kann schmerzhaft sein und wunderschön zugleich. Warten macht wachsam, gesprächig und stinksauer. Seine Gegensätzlichkeit ist das Besondere, die Spannung zwischen aktiv und passiv, zwischen gewollt und aufgezwungen. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Denn Warten kann glücklich machen, wenn wir uns nur darauf einlassen. Sehnsüchtig, erfüllt. Bewusster Umgang mit Warten könnte also der Schlüssel zu einem glücklichen Leben sein. Wer warten kann, ist klar im Vorteil. Auch und ganz besonders, wenn es um Warten auf das Unbekannte geht. Tja, ja, ja, ja. Wissen Sie eigentlich, woran man es erkennt? Was? Ja, das neue Jahr, woran man das erkennt. Es ist eben neu. Ah ja, ja, neu, ja. Ja. Ja. Also wenn Sie hier auch auf das neue Jahr warten, dann erkennen Sie das, ja? Ja, ja, aber ich warte gar nicht auf das neue Jahr. Nicht? Ich freue mich über das Ende des Alten, über sonst nichts. Ja, hoffentlich kommt's dann bald, ne? Ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, wann das Neue da ist, ne? Das wird dann schon kommen. Na gut, wenn Sie meinen, also... Ja, ja, ja. Also wenn's da ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Ja, ja. Wenn's da ist, dann sage ich Bescheid. Ja. Ja, ja. I'll be waiting, oh babe. I'll be waiting, oh babe. I'll be waiting. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.